denn dies, mein lieber Hedge, steht doch wohl gänzlich außer Zweifel. Das neue Jahrhundert, welches nunmehr einlassheischend vor der Tür steht. Vor der Tür? Aber das neue Jahrhundert ist doch schon da, Professor, seit fast einem Jahr. Sie irren, mein lieber Hedge, wie alle Welt irrt. Das 20. Jahrhundert beginnt nicht mit dem Jahre 1900. Bei diesem handelt es sich vielmehr um das letzte Jahr des 19. Jahrhunderts, sondern mit dem Jahre 1901. Es wird also in genau 8 Tagen und... Wie spät ist es? 7 Minuten nach 9, Professor. Es wird also in 8 Tagen 2 Stunden und 53 Minuten anbrechen. Und es wird ein Jahrhundert der Wissenschaft sein, mein lieber Hedge. Ein Jahrhundert der Technik, ein Jahrhundert des Fortschritts. Ich hatte Professor Van Dusen im Chemischen Institut der Universität besucht, wo er wie jeden Tag bis in den Abend gearbeitet hatte. Und jetzt wanderten wir durch dunkle, verschneite Straßen zu ihm nach Hause. Es war am... Aber das könnten Sie sich eigentlich selbst ausrechnen, meine Damen und Herren, falls Sie zur schnellen Truppe gehören und eben gut aufgepasst haben. Na? Nicht? Machen Sie sich nichts draus, wir können nicht alle Genies sein. Also, es war am 23. Dezember 1900, abends, kurz nach 9. Wie gesagt, wir wanderten. Van Dusen redete und ansonsten war alles still. Oder doch nicht? Seien Sie überzeugt, mein lieber Hedge. In 100 Jahren wird es keine Krankheiten mehr geben, keine Kriminalität, keine Kriege. Alle politischen, alle sozialen Probleme werden gelöst sein. Die Wissenschaft, mein lieber Hedge... Seien Sie mal einen Moment still, Professor. Sie wollen mir den Mund verbieten, mein lieber Hedge? Ja, Professor. Wie ich mich soeben zu bemerken anschickte, als ich von Ihnen unterbrochen wurde, ist es die Wissenschaft, die... Entschuldigen Sie, Professor, dass ich Ihnen den Mund nicht nur verbiete, sondern auch gleich noch zuhalte. Aber da schleicht einer hinter uns her. Hören Sie? Schritte. Leise, vorsichtige Schritte. Jetzt halten Sie an. Ein Straßenräuber? Werden wir gleich feststellen. Gehen Sie weiter, Professor. Was haben Sie vor, mein lieber Hedge? Ich schob den Professor um die nächste Ecke, drückte mich daneben an die Hauswand und wartete. Nicht lange, ein paar Sekunden. Dann kam er angeschlichen, unser Verfolger. Ich griff ihn mir und verpasste ihm einen Kinnhaken Marke Hedge. Au! So. Und jetzt ab mit dem Kerl zum nächsten Polizeirevier. Die Mühe können Sie sich sparen, mein lieber Hedge. Wieso? Weil sich die Polizei bereits an Ort und Stelle befindet. Sehen Sie sich Ihr Opfer genauer an. Das ist doch... Caruso, ganz recht. Detective Sergeant Caruso. Leuchte der Kripo, Schrecken der Unterwelt. Sie sind also hinter uns hergeschlichen, Caruso. Aber deshalb brauchen Sie mich doch nicht gleich halb tot zu schlagen, Mr. Hedge. Tut mir schrecklich leid, Caruso. Würde ich sagen, wenn ich höflich wäre, aber da ich ehrlich bin... Hedge? Na, lassen wir das. In der Tat, mein lieber Hedge, lassen wir das. Ein bedauerliches Versehen, welches Sie sich weitestgehend selbst zuzuschreiben haben, Caruso. Aus welchem Grunde und zu welchem Zwecke sind Sie uns gefolgt? Oder anders ausgedrückt, welcher Tatsache verdankt meine Faust den Vorzug, mit Ihrem schlecht rasierten Kinn in Kontakt gekommen zu sein? Ja, ich wollte Ihnen fröhliche Weihnachten wünschen, Professor. Sehr aufmerksam, mein lieber Caruso, obgleich ein wenig verfrüht. Nehmen Sie auch von mir die besten Wünsche anlässlich der bevorstehenden Festtage entgegen und leben Sie wohl. Kommen Sie her. Augenblick, Professor. Laufen Sie doch nicht gleich wieder weg. Ich wollte... Uns auch doch ein glückliches neues Jahr wünschen. Sehr nett, Caruso. Sie haben ein Anliegen, Caruso? Ja, wissen Sie, Professor, wie soll ich mich ausdrücken? Wie wär's denn damit? Ich habe einen Fall, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht aus noch ein, ich flehe Sie an, Professor Van Dusen, helfen Sie mir, bitte, bitte. Sehen Sie, Professor, deshalb habe ich Sie nicht gleich angesprochen, als Sie aus der Uni kamen und bin Ihnen erstmal nachgegangen, weil Sie Mr. Hedge bei sich hatten und Sie wissen doch, wie der immer zu mir ist. Wir sind gute alte Feinde, Caruso und ich. Seit dem Fall des fliegenden Holländers der übrigens auch Van Dusens erster Fall war. Ich darf mich kurz vorstellen. Hutchinson Hedge, mein Name. Journalist, um nicht zu sagen Star-Reporter beim Daily New Yorker. Ansonsten Chronist, Assistent und Begleiter von Professor Van Dusen. Sie wissen doch, der Typ, der hinter dem genialen Kriminologen hertrottelt, ihm seine Sachen schleppt und von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Durchaus zutreffend formuliert, mein lieber Hedge, wenn auch, wie es nun einmal Ihre Manier ist, ein wenig salopp. Zu Ihnen, Caruso, was gibt es? Ein unmögliches Verbrechen? Vielleicht gar einen rätselhaften Mord im hermetisch verschlossenen Raum? Das nicht, Professor, aber unmöglich ist die Sache schon. Kein Mensch weiß, wie Lady Liberty verschwunden ist. Ein Rätsel. Lady Liberty? Eine Dame der Gesellschaft? Ach, Professor. Sie kennen Lady Liberty nicht, Professor? Ja, mein Gott, wo leben Sie denn? In den Wolken, Caruso, wie alle Genies. Edge. Lady Liberty ist keine Dame, Professor. Lady Liberty ist ein Stein. Aha. Ein Edelstein, ein Diamant. Und der ist offenbar verschwunden. Geklaut, Caruso? Sieht ganz so aus, Mr. Hedge. Ein schlichter Juwelendiebstahl also. Kein Fall für Professor Van Dusen. Schlicht? Ein Diamant von fast 250 Karat? Der größte und teuerste Klunker in den ganzen Vereinigten Staaten, Professor. Falls Sie an den Maßen und sonstigen Details der Lady interessiert sind, meine Damen und Herren, kugelförmig, farblos, mit leichtem Blauschimmer, von reinstem Wasser, Gewicht 243 Karat, runde 50 Gramm. Durchmesser etwa 3,5 Zentimeter. Ein Geschenk von Pedro II., Kaiser von Brasilien, an das amerikanische Volk, zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit 1876, daher der Name. Aufbewahrt im Metropolitan Museum of Art. Wert unschätzbar. Millionen, Professor. Und wenn es sich um Milliarden handelte, Caruso, der Fall ist und bleibt trivial, sofern er dem erfahrenen und nun ja verwöhnten Kriminologen nicht gewisse ausgefallene, extraordinäre Elemente zu offerieren hat. Aber das ist es doch gerade, Professor, das Drum und Dran. Wenn das nicht ausgefallen ist, Zauberei, Professor, Tricks, Magie, Hokuspokus. Was ich nicht sagen kann, Caruso. Erklären Sie sich näher. Aber gern, Professor. Also... Nicht hier, Caruso. Die offene Straße ist wohl kaum der rechte Ort für kriminologische Berichterstattung. Folgen Sie mir. Und was Sie betrifft, mein lieber Hedge... Vielleicht hat Mr. Hedge ja woanders zu tun. Oh, Mr. Hedge, denkt gar nicht daran. Ich werde mir doch Ihre neueste Blamage nicht entgehen lassen, Caruso, alter Freund. Außerdem bin ich der Begleiter von Professor Van Dusen und deshalb... Begleiten Sie mich, mein lieber Hedge, einverstanden. Sofern Sie es meinem Gast gegenüber nicht an der gebotenen Zurückhaltung fehlen lassen. Eine halbe Stunde später saßen wir in Van Dusens Salon, im Erdgeschoss seines zweistöckigen Backsteinhauses in der 35. Straße West, Manhattan. Nach dem aufregenden Nachtmarsch stärkten wir uns mit Whisky, beziehungsweise im Fall des Professors mit Sodawasser. Und Caruso berichtete, so wie es sich gehörte, präzise, detailliert. Und von Anfang an. Weiß ich doch, Professor. Also... Angefangen hat die Geschichte mit Mr. Elliot. Oder von mir aus mit Dr. Mirakel. Das ist nämlich Elliots Künstlername. So nennt er sich, wenn er auf der Bühne seine Faxen macht. Damit Sie das unqualifizierte Gerede des guten Caruso nicht länger als nötig über sich ergehen lassen müssen, meine Damen und Herren, schalte ich mich besser wieder ein. James William Elliot, alias Dr. Mirakel, war kein anderer als der weltberühmte Zauberkünstler, der unbestrittene Großmeister der Magie in Amerika. Soll ja sein, Mr. Hedge. Jedenfalls ist dieser Elliot der Obermacker in so einem ulkigen Verein von Zauberern oder Gauklern oder Taschenspielern, was weiß ich. Zirkusvolk, wissen Sie? Windige Typen. Caruso meinte das magische Hexagramm, einen hochexklusiven Club hochkarätiger Zauberkünstler. Wie der Name schon sagte, bestand das Hexagramm aus ganzen 6 Mitgliedern. Wer dazugehörte, war absolute magische Spitze. Und darum hatte jeder auch nur einigermaßen renommierte amerikanische Zauberer den Wunsch, in den elitären Sechserclub aufgenommen zu werden. Das war nicht leicht, denn nur wenn ein Mitglied gestorben war, berief der Präsident, das heißt Elliot, in einsamer Entscheidung ein neues. Jetzt hatte vor ein paar Wochen der große Lafayette zum unwiderruflich letzten Mal eine Jungfrau zersägt. Sein Platz im Hexagramm war frei. Und Elliot wusste nicht, wen er draufsetzen sollte. Er hatte nämlich drei gleichwertige Kandidaten. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ja, hier. Richard Blaine, Bühnenname Voltini, Spezialität Karten und Münzen. Dann Bombasto Granioso, alias Peter Paul Pudel. Namen haben manche Leute. Es kann nicht jeder Rigoletto Caruso heißen. Mensch! Der dritte Kandidat ist eine Kandidatin. Heißt Alison Bishop. Tritt auf als Laila, Königin der Nacht. Gedankenleserin, kenne ich. Die anderen beiden auch. Ich habe sie alle gesehen. Im Madison Square Garden, im Vanity Fair, im Zirkus Barnum und Bailey. Wie überaus interessant, mein lieber Hedge. Haben Sie die Güte, den Referenten im weiteren Verlauf nicht mit derartigen Belanglosigkeiten zu unterbrechen. Danke. Fahren Sie fort, Caruso. Ja, wie gesagt, die drei waren in der Zauberei etwa gleich gut. Kann ich voll und ganz bestätigen. Hedge. Und Elliot konnte sich für keinen entscheiden. Da hat er eine Idee. Genauer gesagt, jemand brachte ihn auf was. Ein Freund, der Direktor des Metropolitan Museum of Art. Ein gewisser Franklin S. Krauthaus. Der zaubert übrigens auch, aber nur als Amateur und nicht sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Es muss so eine Woche her sein, da saßen die beiden zusammen an der Bar vom Hoffman House. Da, wo Sie auch immer hingehen, Mr. Hedge. Nur kein Neid, Caruso. Also, sie saßen und brüteten was aus. Eine richtige Schnapsidee. Drei Göttinnen paradierten vor Paris, dem trojanischen König, so. Sie kennen die Geschichte, Elliot. Und Paris gab den Apfel der Schönsten. Auf ihr Problem übertragen heißt das, sie geben ihren Apfel, die vakante Mitgliedschaft im magischen Hexagramm, dem besten der drei Zauberkünstler. Soweit bin ich selbst, Krauthaus. Aber wer ist der Beste? Das müssen Sie feststellen, Elliot. Und wie? Durch einen Test, eine Probe, eine Prüfung. Stellen Sie den dreien eine Aufgabe, Elliot. Wer sie am besten löst, kriegt Lafayettes Platz im Hexagramm. Eine Aufgabe. Ich könnte zum Beispiel von den Kandidaten verlangen, dass sie irgendein Objekt zum Verschwinden bringen. Eskamotieren. Ohne mechanische Tricks, ohne maschinelle Hilfsmittel? Nicht schlecht, Elliot. Die Frage ist, was für ein Objekt? Es müsste schon was Besonderes sein. Keine Taube, kein Kaninchen. Sowas wie die Freiheitsstatue. Viel zu unartig. Wie wäre stattdessen mit Lady Liberty? Ihr berühmter Diamant, Krauthaus. Und den würden Sie zur Verfügung stellen. Wenn es der Magie dient, Elliot. Aber da das gute Stück nicht mir gehört, sondern dem Museum, das heißt dem Staat, müsste ich natürlich für gewisse Sicherheitsvorkehrungen sorgen. Er versteht sich, Krauthaus. Ich kenne John Delamere, den Kripo-Chef. Ich werde mit ihm reden und ihn bitten, uns einen kriminalistischen Experten abzustellen. Und da hat er Sie ausgesucht, Caruso? So ist es, Mr. Hedge. Ja, kein Wunder, dass die Sache schief gegangen ist. Hedge? Aber das war doch nicht meine Schuld, Mr. Hedge. Ich habe alles getan. Sie greifen vor, Caruso. Darf ich Sie ersuchen, in chronologischer Ordnung zu referieren? Und vor allem jegliche Abschweifungen privater Natur zu unterlassen. Aber Mr. Hedge... wird seinen Sarkasmus zügeln oder diesen Raum verlassen. Weiter, Caruso. Ja. Also heute Vormittag um 9, da sollte diese Prüfung über die Bühne gehen. Im Museum, wo Krauthaus einen Raum hergerichtet hat, im Erdgeschoss, hinten im Verwaltungstrakt, nicht weit von seinem Büro. Ich habe ihn persönlich unter die Lupe genommen, den Raum, heute früh, bevor die Geschichte losging. Jeden Quadratzentimeter habe ich abgeklopft. Ich kann Ihnen sagen, Professor, keine Möglichkeit. Aber auch nicht die allerkleinste, irgendeinen faulen Trick abzuziehen. Wenn Sie das meinen, Caruso, wie sieht der Raum aus? Geben Sie mir eine Beschreibung. Sehr wohl, Professor. Nicht sehr groß, circa 5x6 Meter, 2 Türen, eine zum Gang, die andere zu einem Kabuff, kaum größer als ein Wandschrank. Ein Fenster, verriegelt und vergittert, mit Blick auf den Central Park. Möbel? Kein Stück, Professor. Nur ein kleines, hochbeiniges Pult für Lady Liberty. Wände, Boden, Decke. Alles nackt und kahl, Professor. Kein Teppich, kein Bild, kein Vorhang, keine Falltür, kein doppelter Boden. Nix. Null Komma nix. So, so. Unterstellen wir, dass Sie bei Ihrer Untersuchung gründlich und gewissenhaft vorgingen, Caruso. Das können Sie unbesehen, Professor. Ich bin vielleicht kein Geistesriese. Hört, hört. Aber Hitsch. Wie man einen Tatort auf den Kopf stellt, das habe ich gelernt. Davon bin ich überzeugt, Caruso. Kommen wir nun zum eigentlichen kriminologischen Geschehen. Die 3 Prüfungskandidaten erschienen, wie ich annehme... Pünktlich um 9, Professor. Mit Mr. Elliot. Mr. Krauthaus war natürlich schon früher da, um mich und meine Leute reinzulassen. Ihre Leute, Caruso? 2 hat mir Mr. Delavier zugeteilt. Wachtmeister Dallas vom nächsten Revier und Wärterin Denver aus dem Frauengefängnis. Die 3 Kandidaten mussten natürlich durchsucht werden. Und weil eine Dame dabei war, haben wir für sie eine weibliche Amtsperson vorgesehen. Wir von der New Yorker Polizei legen nämlich allergrößten Wert auf Anstand und Sittlichkeit. Gewiss, gewiss, Caruso. Die Prüfungskandidaten wurden also einer Leibesvisitation unterzogen. Jawohl, Professor. Im Kabuff. Nacheinander. Mit welchem Ergebnis? Astrein, Professor. Alle 3. Keine Gummibänder, Federn oder sonst irgendwelche Trickapparaturen. Mhm. Und was geschah dann? Dann ging Mr. Krauthaus mit Mr. Elliot und mir über den Gang in sein Büro. Gestern Abend, als das Museum zumachte, hatte Mr. Krauthaus nämlich Lady Liberty aus dem Ausstellungsraum geholt und in seinen Safe gebracht. Jetzt schloss er den Safe auf, holte das Glaskästchen mit dem Stein raus. Sind Sie sicher, dass es sich dabei wirklich um den wertvollen Diamanten handelte? Klar war das Lady Liberty. Aussehen, Größe, Gewicht, alles stimmte. Haargenau. Sie haben den Stein gewogen? Ja, Professor. Mit einer Goldschmiedswaage, die Mr. Krauthaus auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Es sollte auch nicht der kleinste Verdacht aufkommen, dass es sich nicht um die echte Lady handelte. Weil der hochkarätige Test auch die passende hochkarätige Aura haben sollte, hat Mr. Elliot gesagt. Danach kam Lady Liberty wieder in den Kasten auf ihr dunkelblaues Samtkissen und ich schleppte die ganze Geschichte über den Gang ins Prüfungszimmer und da setzte ich den Kasten auf den Pult ab und stellte mich ans Fenster. Dallas und Denver blieben auf dem Gang vor der Tür. Alles gesichert, alles unter Kontrolle. Lobenswerte Organisation, mein lieber Caruso. Nicht wahr, Professor? Und trotzdem. Na, Sie werden es ja gleich hören. Alle anderen standen um das Pult herum. Mr. Elliot sah auf seine Uhr. Verehrte Anwesende, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es ist nunmehr 10 Uhr. Wenn die Uhr über dem Haupteingang des Museums die 10. Stunde schlägt, beginnt Ihre Prüfung, liebwerte Kollegin, werte Kollegen. Es gilt, Sie wissen es, diesen wunderschönen und über alle Maßen wertvollen Diamanten, genannt Lady Liberty, vor unseren Augen verschwinden zu lassen. Eine schwere Aufgabe, gewiss. Doch bedenken Sie, es winkt ein hoher Preis, die Mitgliedschaft im magischen Hexagramm. Sie, liebwerte Kollegin, werte Kollegen, sind in die engere Wahl gezogen worden. Die Hand ist schneller als das Auge. Beherzigen Sie diese hohe Maxime unserer edlen Kunst. Hören Sie? Die Uhr schlägt. Möge die oder der Beste gewinnen. Viel Glück! Was ist da los? Eine Frau. Mit einer Pistole. Sie schießt. Und sie schreit. Jetzt läuft sie ins Gebüsch. Sie ist weg. Und nicht nur sie, Detective Sergeant. Lady Liberty. Der Kasten ist leer. Thank you. eine Sekunde, Professor, nur eine einzige Sekunde hatten wir den Diamanten aus den Augen gelassen und schon war er verschwunden. Spurlos. So. Und was taten Sie, Caruso? Erstmal ging ich zur Tür und schickte Dallas und Denver raus in den Park hinter der Frau mit dem Schießeisen her. War doch ein komischer Zufall, dass die gerade um 10 und ausgerechnet vor unserem Fenster ihre Schau abzog. Sie sagen es, Caruso. Und haben Ihre beiden Trabanten Sie erwischt? Leider nicht, Mr. Hedge. Ah, das ist bedauerlich. Hm. Die Aussage besagter rätselhafter Person hätte, davon bin ich überzeugt, Licht auf das nicht minder rätselhafte Verschwinden des Diamanten werfen können. Meinen Sie, Professor? Na, wie auch immer. Dallas und Denver kamen zurück und wir warteten. Worauf? Worauf, dass Miss Bishop oder Mr. Poodle oder Mr. Blaine den Mund aufmacht und sagt, Hokus Pokus, Simsalabim, was Zauberkünstler so sagen. Ich war's, ich habe Lady Liberty weggezaubert, bitte sehr, hier ist das gute Stück. Doch dies geschah nicht. Nein, Professor. Als ich merkte, dass die drei Kandidaten genauso dämlich aus der Wäsche guckten wie... Wie Sie selbst, Caruso. Wie alle anderen. Da wurde mir langsam mulmig. Und darum fasste ich den Entschluss, was zu unternehmen. Bravo, Caruso. Zuerst stellte ich die Frage, ob jemand Lady Liberty bei sich hätte. Allgemeine Antwort, nein. Mit dieser Auskunft gaben Sie sich jedoch nicht zufrieden. Natürlich nicht. Alle wurden durchsucht. Bishop, Poodle, Blaine und dann auch Elliot und Krauthaus. Beide Herren hatten das selbst vorgeschlagen. Und Sie, Caruso, Sie waren doch auch im Zimmer. Und der gute Kriminologe verdächtigt bekanntlich jeden, wenn es sein muss, sogar sich selbst. Weiß ich, Mr. Hedge. Ich habe mich von Wachtmeister Dallas durchsuchen lassen. Und? Was und, Mr. Hedge? Hatten Sie Lady Liberty in der Tasche? Weder ich, Mr. Hedge, noch sonst jemand. Lady Liberty war und blieb verschwunden. Und das machte Sie stutzig? Sozusagen, Mr. Hedge. Ich schickte Wachtmeister Dallas ans nächste Telefon im Büro von Krauthaus und ließ aus der Zentrale Verstärkung anfordern. Und bis die Leute kamen, untersuchten wir nochmal den Raum. Auch das Kabinett? Selbstverständlich, Professor. Und das Pult und den Glaskasten und das Samtkissen. Resultat? Nix. Und da machte ich mir so meine Gedanken. Denver? Detective Sergeant? Ich habe nachgedacht, Denver. Ist das wahr? Detective Sergeant? Wir haben das Zimmer durchsucht, Denver. Und alle Anwesenden. Aber Lady Liberty haben wir nicht gefunden. Brillant, Detective Sergeant. Ich bin noch nicht fertig, Denver. Entschuldigung, Detective Sergeant. Es gibt noch eine Möglichkeit, Denver. Ja, Detective Sergeant. Laufen Sie zum nächsten Drugstore. Wie sagt Professor Van Dusen immer, stehenden Fußes. Und kaufen Sie eine Flasche Rizinusöl. Rizinusöl, Detective Sergeant. Rizinusöl, Denver. Ah, verstehe, Rizinusöl, Detective Sergeant. Sie vermuten, dass einer hier... Lady Liberty verschluckt hat. Ganz recht, Denver. Brillant, Detective Sergeant. Danke, Denver. Und da wir den Fall baldmöglichst abschließen wollen, werden wir den natürlichen Lauf der Dinge ein bisschen beschleunigen. Brillant, Detective Sergeant. Schon gut, Denver. Melde mich ab, Detective Sergeant. Lassen Sie sich eine Quittung geben für die Polizeikasse. Es handelt sich nämlich um eine für die kriminalpolizeiliche Ermittlungstätigkeit unerlässliche Anschaffung im Sinne der öffentlichen Ausgabenverordnung. Brillant, Detective Sergeant. Dallas! Zur Stelle, Detective Sergeant. Sie nehmen sich das Pult vor. Zerlegen Sie es in seine Bestandteile. Hacken Sie es kurz und klein. Zu Befehl, Detective Sergeant. Aber wie? Zeigen Sie Initiative, Wachtmeister. Zu Befehl, Detective Sergeant. Initiative. Was ist das? Haben Sie ein Taschenmesser, Wachtmeister? Ach so. Jawohl, Detective Sergeant. Na also, frisch ans Werk, Wachtmeister. Zu Befehl, Detective Sergeant. Initiative. Taschenmesser. Brillant, Caruso. Wärterin Denver rennt, so schnell die Plattfüße sie tragen, nach Rizinusöl. Wachtmeister Dallas macht Kleinholz. Und Sie, Caruso, Sie ziehen im Zentrum die Fäden. Sie koordinieren und kontrollieren Kraft Ihres überlegenen Verstandes. Brillant. Und was hat diese grandiose, geradezu heroische Aktivität des Polizeiapparates gebracht? Na? Nix, Mr. Hedge. Alles umsonst. Kein Geheimfach im Pult. Das Rizinusöl, das haben wir den Leuten zwar eingetrichtert... Elliot, Krauthaus, Bishop, Blaine, Poodle? Allen, Professor. Sie haben mächtig protestiert, auch als sie dann nur in polizeilicher Begleitung aufs Örtchen durften. Gewirkt hat es das Zeug und wie, aber Lady Liberty ist nicht zum Vorschein gekommen. Und Sie selbst, Caruso, haben Sie auch Rizinusöl eingenommen? In meinem Fall glaubte ich, von dieser extremen Maßnahme absehen zu können, Mr. Hedge. Oh, sehr verdächtig, Caruso. Aber mein lieber Hedge, Sie wollen doch wohl nicht im Ernst dem guten Caruso des Juwelendiebstahls bezichtigen. Niemals, Professor, das traue ich ihm dann doch nicht zu. Danke, Mr. Hedge. Dazu fehlt ihm nämlich die wichtigste Voraussetzung, Intelligenz. Hedge, und nach erwiesener Erfolglosigkeit der von Ihnen durchgeführten Ermittlungen, mein guter Caruso, verfielen Sie auf den Gedanken, sich an meine Person zu wenden? Naja, Professor, es ist spät. Meine 5 Verdächtigen werden immer saurer. Ich komme nicht weiter. Die Geschichte ist total verkorkst. Mein einziger Trost, die Presse hat noch keine Ahnung. Was Sie nicht sagen, Caruso, brillant. Mein Gott, Sie sind ja selber. Bitte, Mr. Hedge, könnten Sie nicht diesmal den Mund halten, ausnahmsweise? Kommt nicht in Frage. Die Sache ist ein Knüller. Und die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, die neueste Fehlleistung der Kripo zu erfahren. Morgen steht's im Daily New Yorker. Vielleicht schaffe ich ja noch die Morgenausgabe. Nicht so hastig, mein lieber Hedge. Wann schließt die Redaktion Ihres von manchen Zeitgenossen merkwürdigerweise geschätzten Blattes? Für die Morgenausgabe? Ja. Um Mitternacht. Das ist zu früh. Und für die Spätausgabe? Morgen Mittag. Das sollte ausreichen. Mein lieber Hedge, bis morgen Mittag werden Sie Ihren Knüller haben. Vollständig. Mit allen relevanten Details. Okay, Professor. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Lady Liberty geraubt. Verbrechen des Jahrhunderts. Wie wäre es mit Verbrechen des Jahrhunderts aufgeklärt? Lady Liberty wieder zur Stelle. Zur Stelle? Ja, aber wieso? Der Fall, mein lieber Caruso, ist so gut wie gelöst, denn ich habe ihn übernommen. Ich, Professor Dr. Augustus von Dusen. Genannt die Denkmaschine, Wissenschaftler und Amateurkriminologe ohne Gleichen. Danke, mein lieber Hedge. Schreiben Sie. Ja, Moment. So, schießen Sie los. Diejenige Dame, welche sich gestern um 10 Uhr, präzise nach dem Glockenschlag im Central Park, hinter dem Metropolitan Museum of Art auf ungewöhnliche Weise zu schaffen machte, wird gebeten, sich in der 35. Straße West, Nummer 333 zu melden. Es winkt eine hohe Belohnung. Belohnung. So, und jetzt, Professor? Jetzt, mein lieber Hedge, begeben Sie sich an den Telefonapparat im Foyer und geben diese Annonce durch an den Daily New Yorker. Zur Veröffentlichung in der Morgenausgabe, an prominenter Stelle. Und wenn Sie sich dieser Aufgabe entledigt haben, rufen Sie uns eine Droschke. Die Stimmung im Museum war ausgesprochen mies. In einer Ecke des Zimmers, das Caruso uns so präzise beschrieben hatte, standen die 5 Festgehaltenen beieinander. Bleich, offensichtlich mitgenommen von der polizeilich verordneten Rizinuskur. Und verärgert. Sehr verärgert. Aber auch die Staatsgewalt in Form von Denver und Dallas war nicht in Hochstimmung. Detective Sergeant! Endlich! Gott sei Dank, Sie sind wieder da, Detective Sergeant. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was diese Zauberkünstler mit uns gemacht haben. Es war furchtbar, Detective Sergeant. Mir haben Sie die Handschellen geklaut. Und mir die Polizeimarke. Dann haben Sie mir heimlich die Hosenträger abgeknöpft. Mir haben Sie die Strumpfbänder aufgemacht. Eine Zigarre haben Sie mir aus der Nase gezogen. Und mir aus dem Ohr ein Alpenfeilchen mit Topf. Und immerzu sollten wir uns eine Karte denken und im Kopf behalten. Lassen Sie die bloß laufen, Detective Sergeant. Ja. Jawohl, Caruso, oder wie Sie heißen. Wir fordern unsere Freilassung. Und zwar sofort. Augenblick, meine Herrschaften. Was meinen Sie, Professor? Kann ich die fünf von der Leine lassen? Warum nicht, Caruso? Immerhin haben Sie alles getan, was in einem solchen Fall getan werden muss. Sie haben die Leute durchsucht. Auseinandergenommen habe ich Sie, Professor, auf den Kopf gestellt. Mehr ist nicht drin. Schließlich kann ich Ihnen nicht in den Bauch gucken. Sie könnten, Caruso. Mittels der kürzlich entdeckten X- oder auch Röntgenstrahlen. Doch angesichts Ihrer gründlichen, um nicht zu sagen durchschlagenden Maßnahmen, erscheint mir der Einsatz derart aktueller Hochtechnologie unnötig und übertrieben. Lassen Sie die Leute gehen. Sie waren immer noch ärgerlich, als Sie von dannen zogen. Die drei Kandidaten vorneweg, dann der lange, dürre Krauthaus und neben ihm Elliot, der kaum halb so groß war. Aber wir wissen ja, meine Damen und Herren, nicht in der Länge liegt die Größe. Siehe, Professor van Dusen. Der hatte inzwischen angefangen, das Zimmer unter die intellektuelle Lupe zu nehmen, in seiner bekannten, scheinbar geistesabwesenden Art. Was ist das? Der Glaskasten, Professor, wo Lady Liberty drin war. Natürlich ist das der Glaskasten. Ich meine, dies hier. Das Samtkissen. Sperren Sie die Augen auf. Was sehen Sie? Ach, sieht aus wie Staub, Professor. Ein paar helle Staubkörnchen auf dem Samt. Na und, ich wusste gar nicht, dass Sie so pingelig sind. Hedge? Professor? Mein Miniaturlaboratorium, haben Sie es mitgebracht? Die schwarze Tasche? Ja. Wie könnte ich Ihr wichtigstes kriminologisches Hilfsmittel vergessen, Professor? Sehr schön, bringen Sie es zu mir. Hören ist gehorch nur, großmächtiger Sultan, bitte sehr. Öffnen Sie die Tasche, reichen Sie mir das Mikroskop. Mikroskop, bitte. Nachdem van Dusen den Staub durchs Mikroskop studiert hatte, kostete er ihn von der angeleckten Spitze des Zeigefingers. Dabei muss ihm eine Erleuchtung gekommen sein. In seinen Augen zeigte sich nämlich das wohlbekannte Glitzern des Kriminologen, der sich auf der rechten Spur weiß. Aber er war noch nicht fertig. Von Caruso ließ er sich über den kahlen Gang in das fast ebenso kahle Büro des Mr. Krauthaus führen. Die Untersuchung dauerte nicht lange. Es gab einfach nicht viel zu sehen. Ein Wandsafe verschlossen, ein Schreibtisch mit zwei Schubladen, ein Stuhl und das, was auf der Schreibtischplatte stand. Ein Telefon, eine Goldschmiedswaage und ein kleiner Weihnachtsbaum. Der einzige Lichtblick in einem sonst eher spartanisch eingerichteten Zimmer. Zweifellos eine Konzession an die weihnachtlichen Traditionen seiner germanischen Vorfahren. Apropos Weihnachten... Ist das Museum morgen am Heiligen Abend für das Publikum geöffnet? Ja, Professor, von 9 bis 3. Aha. Kommen Sie, Hedge, meine Ermittlungen sind beendet. Ja, aber der Fall... Ist gelöst, mein guter Caruso. Und Lady Liberty? Befindet sich in Sicherheit. Ach. Hören Sie, Hedge, gehen Sie schon voraus. Ich habe Caruso in diesem Zusammenhang noch einige Anweisungen zu geben. Am nächsten Morgen erschien ich schon früh, noch vor 8, beim Professor. Aber ich war trotzdem nicht sein erster Besuch. Im Salon fand ich nicht nur ihn vor, sondern auch eine gut aussehende, vielleicht ein bisschen auffällig angezogene junge Dame. Mein lieber Hedge, darf ich Ihnen Miss LaTorre vorstellen? Evelyn LaTorre. Das ist nämlich mein Künstlername. Schick nicht? Eigentlich heiße ich Dolly Pulaski. Sie sind Künstlerin, Miss LaTorre? Ich tanze im Vanity Fair. Das Varieté-Theater am Times Square. Können Sie sicher. Wohl kaum, Miss LaTorre. Aber ich bin schon oft da gewesen. Ah, dann müssen Sie mich gesehen haben. Die dritte von rechts. Ah, die mit den ganz besonders langen Beinen. Zur Sache, Miss LaTorre. Wie Sie sagten, sind Sie auf meine Annonce im Daily New Yorker zu mir gekommen. Was haben Sie zu berichten? Langsam, alter Herr. So nicht. Hohe Belohnung stand in der Anzeige. Das wollen wir doch erst mal klären. Würden Sie das übernehmen, mein lieber Hedge? Mit Vergnügen, Professor. An wie viel dachten Sie denn so? $100. Oh. Und kein Cent weniger. So viel habe ich von dem Rauschebad auch gekriegt. Welcher Rauschebad, Miss LaTorre? Ah, erst das Geld. Ich gab ihr einen Riesen und sie packte aus. Vorgestern Abend hatte sie einen Mann am Bühneneingang des Vanity Fair angesprochen und ihr $100 geboten, wenn sie am 23. Dezember um 10 Uhr, genau nach dem letzten Glockenschlag im Central Park, unter einem ganz bestimmten Fenster des Museums das täte, was sie denn auch tatsächlich getan hatte. Ich bin nämlich zuverlässig. Das wissen alle beim Theater. Ach ja, es ist interessant. Die Pistole... Hört mir. Ein Mädchen vom Ballett muss sich manchmal zur Wehr setzen. So, so, ja, ja. Wie sah der Mann aus? Schwer zu sagen. Viel war nämlich nicht von ihm zu sehen. Rauschebart, dunkle Brille. Hochgeschlagener Mantelkragen, Schlapphut. Ja, genau, woher wissen Sie? Ganz offensichtlich eine Verkleidung. Wie groß war der Mann, Miss LaTorre? Nicht sehr groß. Mittel. Aha. Hat er Ihnen eine Begründung für die sonderbare Aktion angegeben, welche Sie für ihn ausführen sollten? Na, er hat etwas von einer Wette gemurmelt. Aber das war eigentlich nicht nötig. $100 sind Begründung genug. Oder finden Sie nicht, alter Herr? Ich brachte Miss LaTorre zur Tür und als ich zurückkam, stellte ich mir einen festlichen Frühstückstisch vor mit Kaffee und Tee und Toast und Brötchen mit Wurst und Käse und Marmelade, mit gekochten Eiern, Rühreiern, Spiegeleiern, mit geschmorten Nieren und Bücklingen und Bratkartoffeln. Aber da hatte ich natürlich die Rechnung ohne Van Dusen gemacht. Wie spät ist es, mein lieber Hedge? 8:30. Kommen Sie. Wohin, Professor? Zu Delmonico? Frühstücken? Denken Sie hin, Hedge. Frühstück ist die schlechte Angewohnheit kleiner Geister. Auf ins Museum. Wir werden erwartet. Wir wurden erwartet, und zwar von Detective Sergeant Caruso und seinem sensationellen Duo Dallas und Denver im Büro von Krauthaus. Van Dusen stellte sich gleich am Schreibtisch in Positur. Hinter dem bunten Bäumchen sah er aus wie ein Weihnachtsmann in Zivil. Wie Sie wissen, meine Herrschaften, verlangt die Tradition die Anwesenheit aller Beteiligten, wenn zum guten Schluss eines Falles die kriminologische Aufklärung das Wort ergreift. Heute habe ich darauf verzichtet. Miss Bishop, die Herren Elliot, Krauthaus, Blaine und Pudel haben am gestrigen Tage lange genug an diesem Orte ausharren müssen. Daher fehlen sie heute. Entschuldigt, wenn Sie so wollen. Bis auf eine Person aus Ihrem Kreise, welche sich demnächst hier einstellen wird. Vorerst muss ich mich mit Ihnen, mein lieber Hedge, mein guter Caruso, zufrieden geben. Und natürlich mit Denver und Dallas, den wackeren Staatsorganen, welche diese Räume während der Nacht so pflichtgetreu im Auge behielten. Ein vergleichsweise bescheidenes Auditorium. Nun ja, beginnen wir. Beginnen wir damit, dass wir uns das grundlegende Prinzip der Zauberkunst vergegenwärtigen. Ich meine die Ablenkung, die Täuschung, die Irreführung. Der Magier lenkt die Aufmerksamkeit des Publikums auf seine rechte Hand, um mit der linken unbeobachtet seinen Trick auszuführen. So auch in diesem Falle. Das Theater draußen im Central Park. Sehr richtig, Caruso. Eben dieses hatte ich im Auge. Während Ihre Aufmerksamkeit auf das gerichtet war, was sich vor dem Fenster abspielte, auf die Schüsse, die Schreie, blieb eine der anwesenden Personen am Pult stehen, öffnete blitzschnell das Glaskästchen, entnahm ihm das darin befindliche Objekt und schob es ebenfalls blitzschnell in den Mund. In den Mund ist nicht drin, Professor. Ich habe allen mit der Lampe in den Mund geguckt und nicht nur in den Mund. In dieser Zeit, mein guter Caruso, hatte der Betreffende das Objekt längst verschluckt. Geht auch nicht, Professor, das Rizinusöl... Konnte das Objekt nicht wieder ans Tageslicht bringen, da dieses sich inzwischen vollständig aufgelöst hatte. Aufgelöst? Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht, Professor. Ein Diamant kann sich doch nicht im Magen auflösen. Ein Diamant nicht, mein lieber Hedge. Das Objekt, von welchem ich rede, war jedoch kein Diamant, vielmehr eine Imitation. Eine täuschend ähnliche Imitation. Die hellen Staubkörner auf dem dunkelblauen Samtkissen gaben mir den entscheidenden Hinweis. Es handelte sich um Zuckerkristalle. Was bedeutet... Auf dem Kissen hatte sich ein Stück Zucker befunden. Präziser, eine Nachbildung des Lady Liberty genannten Diamanten aus reinem, klaren Kristallzucker. Der Täter, manuell geschickt wie alle Zauberkünstler, hatte sie in häuslicher Muße angefertigt und in der Tasche mitgebracht, um sie gegen das Original auszutauschen. Aber wie denn, Professor, und wann? Diese Frage könnten Sie sich selbst beantworten, Caruso, wenn Sie sich eine entscheidende Tatsache vor Augen hielten. Alles, was im und am sogenannten Prüfungsraum vor sich ging, nicht nur das, wie sagten Sie doch, Theater draußen war ein von langer Hand geplantes Ablenkungsmanöver. Die Entwendung des echten Diamanten und sein Austausch gegen die süße Imitation wurde vorher durchgeführt. Das heißt, bevor der angebliche Diamant im Prüfungsraum ab- und ausgestellt war. Aber den Stein, den Krauthaus aus seinem Safe geholt hat, der war ganz ohne Frage der echte Diamant. Dafür steht Ihre Aussage, Caruso. Und wenn Sie auch, wie Sie sich selbst einschätzen, kein Geistesriese sind... Kenne ich den Unterschied zwischen einem Stück Zucker und einem Diamanten von 243 Karat. Schon das Gewicht... Daher muss der Austausch in der knappen Zeit zwischen dem Wiegen des Steins und dem Wiederverschließen des Glaskästchens bewerkstelligt worden sein. Der Diamant war in Bewegung, ging von Hand zu Hand. Ihn durch die präparierte Imitation zu ersetzen, war eine Kleinigkeit für einen geübten Prestidigitateur. Für einen geübten was? Prestidigitateur, mein lieber Hedge. Eskamoteur, Taschenspieler, Illusionist, Manipulator, Palmeur, kurz Zauberkünstler. So. Aber welcher Zauberkünstler, Professor? Nur drei Personen kommen in Frage. Sie, Caruso, unmöglich. Elliot und Krauthaus. Krauthaus, der war's. Der hat ja auch die Idee für die ganze verrückte Geschichte gehabt. Ein interessanter Gesichtspunkt, Caruso. Leider ist er nicht zu vereinbaren mit der Aussage von Miss Latorre. Danach war der Auftraggeber der Ablenkung ein nicht eben hochgewachsener Mann. Nun ist es zwar möglich, dass ein weniger großer Mensch sich um einiges vergrößert, etwa durch hohe Absätze. Zum Beispiel? Doch auf gar keinen Fall kann ein sehr großer Mann sich merklich kleiner machen. Und Mr. Krauthaus ist ein langes Ende. Oh. Treten Sie näher, Elliot. Kommen Sie. Sie sind sehr pünktlich. Ich habe nicht erwartet, dass hier jemand... Natürlich nicht. Dann will ich nicht weiter stören. Bleiben Sie nur, Caruso Denver Dallas. Sorgen Sie dafür, dass Mr. Elliot uns nicht gleich wieder verlässt. Ja. Sie sind dem rechten Moment erschienen, Elliot. Quasi aufs Stichwort. Gerade wollte ich den Namen des gesuchten Juwelendiebs verkünden... Ihren Namen, Elliot. Sie haben auf die von mir beschriebene Weise sich Lady Liberty angeeignet. Elliot? Ich? Ja, wer denn sonst? Unter den drei möglichen Personen ist er die einzige von geringer Körpergröße. Darüber hinaus liefert sein Auftritt gerade jetzt, kurz nach 9 Uhr, das heißt nach der Öffnung des Museums, uns den letzten, den ausschlaggebenden Beweis. Elliot ist nämlich gekommen, seine Beute zu holen. Beute? Ja, richtig, Lady Liberty. Sagen Sie mal, Professor, wo steckt das gute Stück eigentlich? Direkt vor Ihrer Nase, Caruso. Damit griff Van Dusen in den Weihnachtsbaum, nahm eine der Kugeln ab, eine kleine, eher unscheinbare, und gab sie Caruso. Fröhliche Weihnachten, Detective Sergeant. Gestatten Sie mir, Ihnen ein Präsent zu überreichen? Für mich? Für das ganze amerikanische Volk. Eine Christbaumkugel? So ist es, Caruso. Eine Christbaumkugel mit einem Durchmesser von etwa 3,5 Zentimetern und einem Gewicht von 243 Karat. Lady Liberty. Das. Dieser kleine Weihnachtsbaum direkt am Tatort bot dem Täter die einzige Möglichkeit, seine Beute bis auf Weiteres unauffällig zu deponieren, mit schnellem Griff, unbemerkt, am vorausschauend mitgebrachten Faden. Bei sich behalten konnte er sie nicht, wegen der mit Sicherheit zu erwartenden Leibesvisitation. Und an jeder anderen Stelle, hier im Büro, auf dem Gang oder im Zimmer gegenüber, wäre der Stein sogleich bemerkt worden. Ist das die Möglichkeit? Brillant. Was sagen Sie denn dazu, Mr. Elliot? Was soll ich sagen? Professor Van Dusen hat alles gesagt. Sie geben es also zu? Das muss ich wohl. Caruso, das ist doch Ihr Name. Noch ist der Fall nicht zur Gänze abgeschlossen, meine Herrschaften. Es fehlt das Motiv. Warum haben Sie den Diamanten entwendet, Elliot? Ja, warum? Zunächst war es wohl nur Professionalität, beruflicher Ehrgeiz. Ich wollte den jungen Kollegen zeigen, wie man's macht. Deshalb dachte ich mir den Plan aus, als magische Trockenübung sozusagen. Wenn das so ist, warum haben Sie dann gestern nicht ausgepackt? Ich wollte es tun, glauben Sie mir. Ich konnte es nicht. Ich konnte Lady Liberty nicht wieder hergeben. Ich hatte mich in den Stein verguckt, regelrecht verliebt. Halten Sie ihn hoch gegen das Licht. Ist er nicht einmalig, überirdisch, wunderschön? Ja, romantischer Unfug, Elliot. Was ist ein Diamant anderes als ein Stück Kohle, wissenschaftlich betrachtet? Ein tesseral kristallisiertes Mineral aus der Ordnung der Metalloide, welches aus reinem Kohlenstoff besteht. Ein Mineral von starkem Lichtbrechungsvermögen und extrem hohem Härtegrad. Unter Ausschluss von Luft erhitzt, wird der Diamant schwarz, wobei er sich oberflächlich in Graphit umwandelt. Wird er jedoch bei Zutritt von Luft erhitzt, verbrennt er zu Kohlensäure. Der Meister dozierte und der Assistent empfahl sich französisch. Ich hatte eine Verabredung zum Weihnachtsfrühstück bei Delmonico mit Miss Evelyn Latorre. Hoffentlich ohne Pistole. Professor Van Dusen spielt Weihnachtsmann. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein treuer Chronist und Wegbegleiter Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen hörten Sie Heinz Giese, Hans Teuscher, Heinz Rabe, Christiane Leuchtmann, Nina Herting, Klaus Jepsen und Jutta Kausch. Ton Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Sie hörten eine Produktion von Rias Berlin aus dem Jahre 1989. Und hier noch ein Programmhinweis. Am kommenden Montag bringen wir um 18.35 Uhr im Wortspiel einen Krimi der kanadischen Autorin Shirley Shee.